Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Bruder, Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Sweat, denn ich hab die Ho geleckt. Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Fendi, Leute zu uns sehen, wollen Picks. Yeah. Und im Club kommen Bitches zu uns sehen, sucken Dick. Yeah. Alle sind jetzt hier und talken so wie wir. Yeah. Alle sind unseren Slang am Kopieren. Vodafone ist mein Song für einen Spot. Alle kommentieren, das ist Money Boy Song. Gib mir eine Bag, ich will nur das Cash. Ich will nur Bitches ficken auf meinem Bag. Fendi Backpack, 1460 Euro. Fendi Backpack, 1460 Euro. Ich fick die Verkäuferin bei Fendi, yeah. Alles was wir rappen ist real, yeah. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Wir riden durch die Town und wir ficken alle Frauen. Vor der Villa ist ein Zaun, denn ich lass mich nicht beklauen. Ich ride rum und Quark, bin ein Artist wie Van Gogh. Die Bitch sagt nein und ich sag doch. In deinem Kopf ist sonst ein Loch. Fick mit der Gabel meinen Topf. Halt die Bitch an ihrem Zopf. Hustensaft ist Gangster, ähnlich wie der Räuber Hotzenplotz. Ich hab einen großen Kopf, fühl mich wie ein Drogenboss. Ich nehme viele Drogen, doch wohne in einem hohen Loft. Aus meinem Dick kommt feine Kost. Mütze aus Designerstoff, auf meinem Shirt ein kleines Rost. Ich komm auf dem Motocross. Deine Freundin hat geblasen, ich gönne mir Thai-Massage. Bitches sind verliebt in uns, weil wir neue Breitlings tragen. Wir wollen Maybach fahren, keiner hat mir was zu sagen. Ich bin cool wie Limonaden, Gesprächsthema in Reportagen und Fernsehen und Radio. Die Uhr ist nicht von Casio, fahre rum im Cabrio. Die Bitch steht auf Fellatio. Ich hab Geld im Gummiband, Kontostand exorbitant. Spritz der Bitch in ihr Gesicht, keinen Schmand.